Ja, hallo und herzlich willkommen zum E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und ich habe wieder einen Gast in meinem virtuellen Studio und ich begrüße Christian. Hallo Christian, stell dich doch mal selber vor. Hallo Thorsten. Ja, ich bin Christian Nehle. Ich bin ehrenamtlich für Dofos tätig, die Dortmunder Initiative für freie und Open Source Software, daher der Name. Und ich mache bei uns die Geschäftsführung. Das heißt, ich kümmere mich darum, dass die Fäden alle zusammenlaufen und das organisatorisch läuft. Ja, okay. Und seid ihr als Verein irgendwie an Dortmund angebunden, an die Stadt? Ja, wir sind eine Initiative. Wir sind kein eingetragener Verein. Und wir sind mit dem Herzen an Dortmund vor allen Dingen angebunden, weil wir alles Kinder dieser Stadt sind. Und wir haben auch über die Zeit eine Kooperation, eine Zusammenarbeit mit der Stadt Dortmund entwickelt und haben zusammen eine Initiative für freie Software nach vorne gebracht. Okay, das heißt, mit eurer Initiative ist aber nicht nur so, dass ihr die Stadt dazu bringen wollt, freie Software einzusetzen, sondern ihr kümmert euch generell um freie Software, oder? Ja, wir sind insgesamt dafür, freie Software nach vorne zu bringen. Und das mit der Stadt Dortmund ist ein sehr konkretes und sehr weit gediehenes Unterfangen für freie Software. Okay, ja, da hat man jetzt neulich in der Presse oder in sehr, sehr vielen Presseartikeln lesen können, dass die Stadt Dortmund einen großen Schritt nach vorne gegangen ist. Ja, freie Software ist jetzt Standard in Dortmund und zwar durch einen Ratsbeschluss aus Februar. Und wir haben selber noch bis Ende März damit gewartet, das breiter öffentlich zu machen, weil wir auf die Niederschrift, auf das Protokoll der entsprechenden Ratssitzung gewartet haben, um das auch alles zu belegen. Das ist sehr cool. Und da habt ihr maßgeblich mitgewirkt, dass der Rat so weit kam, sich dazu zu entscheiden oder kam es aus anderen Ecken? Naja, das ist bei gesellschaftlichem Engagement ja nicht immer so punktgenau festzumachen. Aber ich sag mal, als wir 2014 angefangen haben, uns an Verwaltung und Politik zu wenden mit diesem Thema, war das noch nicht so ein großes Thema. Und es war auch sicherlich nicht absehbar, dass es einen Beschluss mal geben würde, der so eine Zäsur einleiten würde. Also der sehr stark für freie Software, für Open Source stehen würde. Insofern hatten wir sicherlich einen Anteil daran. Aber das Bewusstsein ist insgesamt in dieser Stadt für das Thema gewachsen. Das ist großartig. Aber jetzt vielleicht nochmal zurück. Warum ist es denn so wichtig oder so gut, freie Software in der Verwaltung einzusetzen? Ja, das können wir aus ganz vielen unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. Ich sag mal, so wie wir angefangen haben, aus der Perspektive der Bürgerinnen und Bürger, dass wir erstmal wissen wollten, wie verarbeitet die Verwaltung eigentlich unsere Daten, meine Daten? Und hat die Verwaltung überhaupt die Kontrolle darüber? Und da kamen wir ziemlich schnell dahinter, dass bei der proprietären Software, also dem Gegenstück zu Open Source, geschlossener Software, auch von den Verantwortlichen keine Aussage darüber getroffen werden kann, ob die Software tatsächlich nur das tut, was sie auch tun soll. Und spätestens seit Snowden und seinen Veröffentlichungen wissen wir ja, dass das nicht zwangsläufig gegeben ist. Und da hatten wir uns dann zunehmend gefragt, welche Art von Software-Lizenz passt eigentlich zu unserem demokratischen Rechtsstaat besser? Open Source oder proprietär? Und da ist die Antwort ganz klar Open Source. Mhm. Kannst du vielleicht nochmal drauf eingehen, wie kann ich denn in so einer Software sehen, was sie denn tut überhaupt? Also was unterscheidet denn dann so eine proprietäre von einer Open Source Software? Jede Software wird ja programmiert. Und das Programmieren findet in einer Programmiersprache statt. Das ist eine Sprache, wie eine Menschensprache auch gelernt werden kann, kann auch eine Programmiersprache gelernt werden, muss auch gelernt werden, um sie verstehen zu können. Und bei Open Source, da kommt auch der Name her, ist die Software eben quelloffen. Der Quelltext der Software, in der sie programmiert wurde, ist öffentlich einsehbar und dadurch können sachverständige Personen dann auch eine qualitative Aussage zu der Software machen. Also tut die Software das, was sie tun soll, oder tut sie noch was anderes nebenher? Und bei proprietärer Software wird nur der sogenannte Maschinencode ausgeliefert. also der ausführbare Code. Und der ist eben nicht mehr menschlich lesbar. Und da entsteht dann die Wissenskluft. Mhm. Das heißt, wenn die Verwaltung Software mit offenem Code nutzt, hat dann jeder, der die Expertise hat, die Möglichkeit nachzuschauen, was die Software tut und ob es vielleicht irgendwelche dicken Bugs gibt oder vielleicht Backdoors, die Daten abzieht oder sonstiges macht. Genau, das ist die Grundidee. Also dazu gehört natürlich auch noch, dass die Software, die eingesetzt wird, irgendwo mit dem Quellcode auch veröffentlicht ist, dass es also zugänglich ist. Also ich brauche auch noch so ein gewisses Ökosystem, was aber in der Open-Source-Entwicklung auch üblich ist. Und wir können uns das wirklich so vorstellen mit dem, ich habe jetzt so implizit daraus gehört, den unabhängigen sachverständigen Dritten. Also der dann in der Lage ist, das zu prüfen. Und das Interessante daran, finde ich, das ist ein Prinzip, das kennen wir schon, nämlich von Gesetzestexten. Es ist ja so, dass bei Gesetzestexten viele Begriffe sogenannte unbestimmte Rechtsbegriffe sind. Die sind dann mit einer Definition unterlegt oder die sind durch Rechtsprechung ausgestaltet worden. Also wir müssen schon auch fachkundig sein, um Gesetzestexte zu verstehen. Und das sind wir ja im Alltag häufig auch nicht. Das heißt, wir brauchen auch eine dritte sachverständige Person, die uns Gesetzestexte interpretiert, einer Person, der wir vertrauen. Also es könnte unser Anwalt des Vertrauens sein. Und das ist so ähnlich bei Softwarecode. Und ich sage das extra jetzt, weil viele Personen ja sagen, das verstehe ich ja eh nicht. Aber Rechtstexte verstehen wir häufig auch eh nicht. Und trotzdem ist es ganz wichtig, dass die transparent sind, dass unabhängige Personen sich eine Meinung dazu bilden können und dass dann auch eine öffentliche Debatte stattfinden kann. Und ich würde sagen, das hat unserer Demokratie, unserem Rechtsstaat auch gut getan, dass Gesetzestexte öffentlich sind. Und sie dürfen ja auch übrigens frei kopiert werden, Gesetzestexte. Und das sollte bei Softwarecode, der auch nötig ist, um überhaupt heute Start machen zu können. Also ohne Digitalisierung sind wir nicht mehr leistungsfähig als Staat. Da muss das unbedingt auch so sein, damit wir den Schritt schaffen in eine demokratische Digitalisierung. Ich finde es mit den Gesetzestexten eine schöne Analogie, weil es gibt ja auch dieses Zitat, Code is Law. Von daher gibt es da auch schon immer die Analogie, seit Code geschrieben wird. Aber wo sind denn, also wo ich Gesetzestexte finde, das weiß ich. Also die finde ich relativ schnell, auch im Internet, oder ich gehe in die Bibliothek, da finde ich alle Gesetzestexte. Die werden teilweise auch veröffentlicht und manche werden tatsächlich auch in Zeitungen veröffentlicht. Wo finde ich denn jetzt den Code von so einer Software, die meine Kommune einsetzt? Ja, erstmal gibt es im Softwarebereich üblich bei der Entwicklung, dass es Austauschplattformen gibt, sogenannte Code Repositories. Und das, was du jetzt ansprichst, ist etwas in der Entwicklung, das noch vor uns liegt. Denn wir brauchen für den öffentlichen Dienst auch einen Ort für öffentlichen Code. Wir brauchen ein Software Repository für den öffentlichen Dienst, damit öffentliche Stellen eben einen auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Austauschort dafür haben. Und da hat die Stadt Dortmund auch mit Dofos und vielen anderen Organisationen letztes Jahr einen Aufschlag gemacht, der genau das auch gefordert hat. Und passenderweise hat das Land Nordrhein-Westfalen diesen März auch angekündigt, einen solchen Ort für öffentlichen Code, ein öffentliches Software-Repository bereitzustellen. Und wenn wir davon sprechen, dass wir digitale Souveränität brauchen, auch gefördert durch Open-Source-Software, dann heißt das auch, dass wir uns fragen müssen, welche Gremien, Institutionen und Instrumente müssen wir eigentlich für den öffentlichen Dienst auch noch formulieren, um auch praktisch mit den Erkenntnissen jetzt umgehen zu können. Also da muss noch ganz viel entstehen. Und wir haben jetzt oder die Stadt Dortmund hat ganz klar angezeigt, wir möchten diesen Weg mitgehen und auch mitgestalten und wir halten das für dringend erforderlich. Ist das die gleiche Initiative wie die Arbeitsgruppe der OSBA, also der Open Source Business Alliance, für dieses Code Repository? Ja, zusammen mit der Vitaco. Mit der Vitaco, genau. Bist du da dabei? Weil ich bin seit neuestem, darf ich daran teilnehmen? Nee, ich selber nehme nicht daran teil. Das würde mich jetzt auch mit den Aufgaben noch zusätzlich belasten. Das würde ich nicht mehr schaffen, aber da bin ich froh, dass es da eine Arbeitsteilung gibt und dass du dann teilnimmst. Ja, das ist eine sehr interessante Arbeitsgruppe. Ich konnte leider noch nicht so viel inhaltlich beitragen, weil ich zu kurz dabei bin, aber das kommt noch. Ja, wäre ich mal gespannt von zu hören, auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall ein hervorragender Austausch da in der Gruppe. Und es sind ja auch die großen Spieler für die öffentliche Verwaltung mit dabei. Es sind Städte dabei, ist die Vitaco dabei, die KGST ist dabei. Also es sind einige große, die hier Organisationen vorantreiben, dabei. Ah, schön. Habt ihr denn in Dortmund überhaupt schon Open Source Software im Einsatz in der Verwaltung? Oder ist es jetzt ganz, ganz neu? Also ich wage mal die These, dass es keine Verwaltung gibt hier in Deutschland, die nicht in irgendeiner Form Open Source Software einsetzt. Das ist schön, darauf wollte ich hinaus. Und so ist das natürlich auch hier in Dortmund. Sag mal, üblich ist ja auch, dass im Serverbereich viel Open Source eingesetzt wird. Das ist in Dortmund nicht anders. Im Frontend, also bei den BenutzerInnen am Desktop, sieht das häufig dann anders aus. Worum es uns ja auch geht, ist einen strategischen Einsatz von Open Source und den Freiheitsgrad in unserer immateriellen Infrastruktur zu erhöhen. Und dazu brauchen wir gezielte Überlegungen und nicht, ach, hier haben wir mal zufällig noch ein Open-Source-Produkt oder so, das wir einsetzen, sondern wir wollen ja gezielt Herstellereinschlüsse und Herstellerabhängigkeiten auflösen. Genau, also um da auch nochmal zu ergänzen, also viele Leute haben ja Angst vor Open-Source, Open-Source-Software, das ist alles nichts, alles Hobbyprojekte, ist ja eigentlich falsch. Also ich würde behaupten, dass jeder mindestens einen Open-Source-Browser auf seinem Rechner hat. Die meisten, die mit Android-Handys unterwegs sind, nutzen Open-Source-Betriebssysteme auf ihren Handys. Und auch die Basis von vielen Betriebssystemen generell, wenn ich so an macOS und Unix denke, das ist auch alles Open-Source, was da unten drunter hängt. Bei Windows noch nicht, aber ich denke, das wird auch demnächst mehr in Richtung Linux gehen. Das heißt, Open Source wird nicht nur als von irgendwelchen Hobbyprogrammierern so in der Freizeit gemacht, sondern Open Source, da stecken große Unternehmen dahinter teilweise. Ja, absolut. Also und ich denke, wenn man sich überlegt, wie komplex ein Softwareprodukt sein kann, dann wird auch, denke ich, klar, dass es ist sehr schwierig, das so closed shop und für sich irgendwie zu entwickeln, sondern das ist schon in vielen Stellen eine Leistung, die deutlich Unternehmens- und auch Staatsgrenzen überschreitet. Teilweise werden ja Sachen auch weltweit überlegt und entwickelt und dafür bietet Open Source einfach das Entwicklungsmodell. Und Microsoft zum Beispiel, um einen konkreten Namen auch zu nennen, um für die Vorstellung, ist ja ein führender Vertreter proprietärer Software. Und trotzdem hat Microsoft zum Beispiel das Code Repository GitHub vor einiger Zeit gekauft. Das ist ein Ort für Code, für Open Source Code. Und das haben die zum Beispiel auch jetzt für sich integriert. Da suchen sie auch Anbindung dran, um das dann entsprechend zu verwerten. Also Open Source ist aus der Fachwelt fürs Programmieren überhaupt nicht mehr wegzudenken. Und die alten Vorteile, die hier und da vielleicht beharrlich noch bestehen, die sind schon alle lange fachlich entkräftet und denen kann man mittlerweile auch sehr gut entgegentreten, sofern sie noch vorherrschen. Das heißt, Dortmund hat genau den richtigen Schritt gemacht. Es gibt keinen Grund mehr, Open Source nicht einzusetzen. Es wird ohnehin getan. Die einzige Problematik, die ich tatsächlich noch sehe in der öffentlichen Verwaltung, da geht es ja immer um Ausschreibung. Und was ich da sehe, ist, wir brauchen hier ein Umdenken der Ausschreibung. Ich darf nicht mehr zum Beispiel eine Software ausschreiben, sondern ich schreibe ein Problem aus. Und wofür ich die Lösung brauche. Und das kann ja Software sein, das kann proprietäre Software sein, das kann Open-Source-Software sein, das kann aber auch was ganz was anderes sein. Oder hast du eine Ahnung, wie Dortmund das gelöst hat aktuell? Also erstmal hat Dortmund ja jetzt politisch eine Zäsur beschlossen. Also man kann sich das so vorstellen, wo früher vor dem Beschluss Open Source erklären musste, es ist auch eine valide Lösung. Es könnte als Alternative in Betracht kommen gegenüber der üblichen proprietären Software, hat jetzt mit dem politischen Beschluss eine Beweislastumkehr erstmal stattgefunden. Und jetzt muss sich Open Source nicht mehr zusätzlich erklären, sondern jetzt muss die Verwaltung begründen, warum sie eine proprietäre Software nutzt und keine Open Source Software an der Stelle einsetzt. Sozusagen so eine Open Source First Strategie, wo wir unter Aspekten von digitaler Souveränität sicherlich hinkommen sollten, ist tendenziell eher eine Open Source Only Strategie. Aber der Punkt, wo wir jetzt stehen, erfordert jetzt Folgehandlung in Form von Digitalisierungsstrategie, wo ganz viele Fragen beantwortet werden müssen. Ausschreibung ist eine davon. Und ich würde gerne an dieser Stelle kurz einen Blog von der KGST einschieben, die kommunale Gemeinschaftsstelle. Die bringt nämlich jetzt in den nächsten Wochen, im Mai denke ich, einen Bericht raus, Open Source in Kommunen. Zu einem Grundlagenverständnis, und die KGST wird das an alle Mitgliedskommunen entsprechend weiterreichen, um mit den letzten vielleicht bestehenden Vorurteilen an der Stelle aufzuräumen und zu sagen, wir müssen uns als Kommunen, als Land, als Bundesrepublik in diese Richtung aufmachen. Und dann im Herbst, und darauf freue ich mich ganz besonders, wird es einen zweiten Berichtsteil geben, und der wird sich mit Open Source Governance befassen. Und das kommt dann so in die Richtung Ausschreibung unter anderem, denn nachdem wir jetzt sozusagen inhaltlich überzeugt sind von Open Source oder es immer mehr in diese Richtung geht, wir in Dortmund, aber eben auch wir über die KGST, also es tut sich ja gerade da unheimlich viel in diese Richtung, werden wir anfangen müssen, die Fragen zu beantworten, wie gehen wir praktisch damit um? Und das ist die Frage der Governance. Und da wird sich dann auch die Frage der Ausschreibung stellen. Und da weiß ich, dass die Stadt Dortmund auch den Anschluss an den Verbund sucht. Also nicht versucht, jetzt so ein Inseldasein zu fristen, sondern hier viel mehr voranzugehen, den Impuls mit nach vorne zu tragen und dann auch einzuladen hier zu verschiedenen Formaten und zu sagen, lasst uns das gemeinsam lösen. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz Advocatus Diaboli spielen. Wenn ich als Kommune mir eine Software bisher gekauft habe und ich war mit Teilen nicht zufrieden oder es waren Bugs drin oder ähnliches, bin ich zum Hersteller gegangen und sage, hier, fixen. Und zwar so schnell wie es geht, weil sonst gibt es Vertragsstrafen oder ähnliches. Das Ganze habe ich ja bei Open Source Software jetzt nicht mehr. Weil Open Source Software, wie der Code schon, wie der Name schon sagt, da ist der Code offen. Es gibt Maintainer, die diesen Code betreuen und hier auch weiterentwickeln. Aber letztendlich kaufe ich diese Software nicht. Ich kaufe keine Lizenzen, ich kaufe kein Nutzungsrecht und nix, sondern ich kann mir die Software im Prinzip nehmen, installieren und damit arbeiten. Im Idealfall habe ich einen Dienstleister, der mir da Support noch anbietet. Aber wie schaffe ich es, dass Fehler oder ähnliches gefixt werden? Weil selber in der Verwaltung habe ich natürlich dieses Know-how nicht, sowas zu fixen. Genau. Solche Fragen, die müssen jetzt auftauchen, um beantworten zu können, wie eine gute Open-Source-Governance funktioniert. Und dafür beschreiben wir jetzt auch erstmal, auch innerhalb der KGST, ich sage wir, weil ich da zu einer ungefähr 40-köpfigen Schreibgruppe mit dazugehören darf, die das formuliert. Dazu formulieren wir erstmal, inwiefern ist denn der Bereitstellungs- und Herstellungsprozess von Open Source vielleicht auch ein ganz anderer als von proprietärer? Und wie ist die Akteurslandschaft und wie unterscheidet die sich? Wie beziehe ich auch die Software? Und dann wen wende ich mich, wenn ich da Veränderungen haben möchte? Und da finde ich total spannend selber auch den Begriff der Community. Das hört man ja häufig, finde ich, so im Open-Source-Kontext. Da gibt's eine Community. Und die Community, das ist überhaupt kein einheitlicher Begriff. Die Community könnte ganz eng gefasst, klassisch aus dem proprietären Denken, durchaus im Firmenumfeld sein. Die Community können aber auch irgendwelche Hobbyprogrammierer sein, die irgendwas bereitstellen. Und wie komme ich mit denen in Kontakt? Wie kann ich Aufträge vergeben? Wie kann ich was maintain lassen? Welche Aufgabe haben Distributoren, also Instanzen, die Software dann aus dem Open-Source-Umfeld bereitstellen, auch durchaus vertraglich bereitstellen, also dass ich mich sozusagen wieder an klassischen oder aus Verwaltungssicht an einen klassischen Ansprechpartner wenden kann, wenn ich ein Problem habe. Und das wird jetzt in diesem Governance-Teil beschrieben als Auftakt. Da wird es viele Fragen zu geben und da wird auch viel zu sprechen sein. Und dafür brauchen wir auch für den öffentlichen Dienst zum Beispiel Begegnungsräume, also Foren, auf denen wir uns austauschen und diese Fragen stellen und lernen, mit diesen anderen Eigenschaften von Open Source auch entsprechend umzugehen. Also eine spannende Zeit für Open Source Enthusiasten. Ich bin da sehr gespannt auf den Herbst, wahrscheinlich genauso wie du. Und ich glaube, ich muss da mal mit den Kolleginnen und Kollegen von der KGST sprechen. Da muss ich eine Sendung drüber machen. Open Source Governance ist ein großes, großes Thema. Ja, die würde ich auch gerne und unbedingt hören wollen. Ja, du kannst auch gerne mit dabei sein. Ja, ich komme ja immer gerne, wenn ich eingeladen bin. Du bist gern eingeladen. Aber es stellen sich bei mir schon wieder ganz schön viele Fragezeichen zum Thema Open Source Governance. Aber vielleicht kriegen wir das demnächst geklärt. Wie zum Beispiel, so ein Entwickler lebt ja auch nicht von Luft und Wasser. Der muss ja irgendwie bezahlt werden. Oder wie das in der Open Source Community oftmals der Fall ist, dass irgendjemand einem Entwickler Geld gibt und ihn damit aus seinem Dayjob rauskauft und sagt, ich bezahle dich jetzt für 2 Monate und dafür entwickelst du an dieser Open-Source-Software weiter. Das in der öffentlichen Verwaltung stelle ich mir sehr schwierig vor. Aber da warten wir mal auf Herbst und da können wir nochmal drüber diskutieren, denke ich. Ja, das machen wir. Und ich finde das auch total spannend. Jetzt trifft ja, ich finde ja so eine, überhaupt die Softwareentwicklungsszene und diese Communities dahinter, die haben ja was sehr Agiles, was sehr Freies, was Schaffendes. Und die Verwaltungsstruktur selber ist ja recht starr an diesen Stellen. Gerade an diesen sehr formalisierten Stellen ist die einfach sehr starr. Und da wird sich jetzt auch im Kontext der Governance ganz praktisch einfach die Frage stellen, wie gestaltet sich diese Schnittstelle? Und zwar so, dass das für beide Seiten auch gut ist. Ja. Also ich arbeite ja für einen IT-Dienstleister und für ein Softwarehaus, was proprietäre Software baut, inzwischen auch Open-Source-Software und immer mehr Open-Source-Software. Und ich kenne das aus dem Support. Also das, was der eine Kunde möchte, will der andere auf gar keinen Fall. Und das stelle ich mir sehr spannend vor bei Open-Source-Software. Ja, auch da wird es andere Formen der Einigung geben müssen im öffentlichen Dienst. Aber ich denke, die Synergien und die Möglichkeiten zu interkommunalen Zusammenarbeit, die sind überzeugender als die Probleme, die wir da bewältigen müssen. Und irgendwie erscheint es mir auch einleuchtend, dass mit steigender Komplexität auch die Anforderung an die Einigungsfähigkeit steigt. Aber das haben wir in der Vergangenheit bewältigt, das werden wir auch jetzt in diesen Fragen bewältigen. Ja, ich muss sagen, ich habe in der letzten Zeit die interkommunale Zusammenarbeit als sehr bereichernd und konstruktiv kennengelernt. Sorgen machen wir allerdings diese ganzen kleinen Kommunen, die nicht überall Leute hinschicken können, die nicht überall ihre Interessen vertreten können, selbstständig. Das macht mir natürlich Sorgen, weil das ist in so einem, ich nenne es jetzt einfach mal, demokratischen Softwareansatz wie Open Source Software, wo jeder seinen Teil beitragen kann und letztendlich demokratisch entschieden wird, ob jetzt diese Änderung reinkommt oder nicht. Da sehe ich tatsächlich diese ganzen kleinen Kommunen oder kleinen Behörden, die es auch gibt, da ziemlich ins Hintertreffen geraten. Die müssen halt dann nehmen, was die Großen beschließen. Ja, finde ich ganz schön, dass du darüber auch nachdenkst. Wie ist denn das heute gelöst? Also wie erlebst du das denn heute? Also ich erlebe das bei uns in der AKDB ganz deutlich, dass wir auf alle hören. Also wenn eine große Kommune kommt, wie eine große Stadt und sagt, ich hätte gern folgende Änderung, dann wird die gemacht. Und wenn eine kleine Stadt kommt, ich hätte gern folgende Änderung, dann wird das auch getan. Und im Zweifel ist es konfigurierbar für die einzelne Stadt. Das ist auch das, was so gerade im Fachverfahrensbereich die Fachverfahren so hochkomplex macht. Das ist, ich bin jetzt seit 10 Jahren in der Branche und das ist ein Thema, was ich immer noch nicht verstanden habe. Alle leben mit den gleichen Gesetzen. Trotzdem legt sie jeder anders aus. Vielleicht muss es da auch mal ein Umdenken auf Seiten der Kommunen geben. Aber letztendlich ist das ja natürlich auch die Stärke der Softwarehersteller, gerade in dem Verwaltungssoftwarebereich, die die Möglichkeiten haben, da Anpassungen relativ flexibel auch an die einzelnen Kommunen zu machen, egal welche Größe das ist. Aber wenn du das so beschreibst, dann haben wir, glaube ich, schon ganz gute Grunderfahrungen, Grundvoraussetzungen, das jetzt auch in Zukunft weiterhin lösen zu können. Ja. Ich denke, das muss man sich halt einfach bewusst werden auch. Also weil Open Source Software, ich bin auch ein großer Fan von Open Source Software. Ich benutze Open Source Software, wo es geht. Es geht leider nicht überall. Also für mich nicht überall. Aber bin ein großer Fan, viel dabei. Und das muss ganz einfach in die öffentliche Verwaltung auch rein. Und wie gesagt, die AKDB hat hier tatsächlich auch schon begonnen, Open-Source-Software herzustellen. Der Code ist noch nicht öffentlich, aber das wird passieren. Und es ist ein gutes Zeichen. Ja, ich glaube auch, also wenn wir uns auch, also ich denke, es geht auch um Entwicklung. Also das wird sich jetzt entwickeln müssen. Also ich denke, von hier an wird das viel klarer sich auch in diese Richtung entwickeln, weil an ganz vielen entscheidenden Stellen ist deutlich geworden, dass die Eigenschaften von Open Source viel wünschenswerter sind, besonders für den öffentlichen Dienst. Deshalb wird das nicht mehr weggehen. Und wenn ich jetzt auch jetzt einfach mal konkret auf die Corona-Krise reflektiere, also da haben wir, denke ich, schon gemerkt, dass es an vielen Stellen auch gerade digital gehakt hat, wo es mit Open Source nicht gehakt hätte. Und das, was mich auch, sag mal, von Open Source nach wie vor überzeugt und auch begeistert, ist, dass Open Source eine höhere Resilienz hat. Und wenn ich jetzt von der Corona-Krise nochmal auf die größere Krise gucke, die uns auch in unserer Lebzeit erwartet, also Öko-Kollaps, Klimakrise, das sind ja Krisen, die eine unheimliche Dynamik erzeugen und noch mehr erzeugen werden und die einen unheimlichen Druck auch auf uns umlegen werden und auch auf die Institution, auf den öffentlichen Dienst. Und da brauchen wir jede Resilienz, die wir bekommen können. Und deshalb unter dem Aspekt ist für mich auch dass die Überlegung jetzt von Open Source und digitaler Souveränität nichts, wo ich sage, lass uns das mal in den nächsten 30 Jahren erreichen, sondern das muss engagierter erreicht werden, weil wir brauchen diese Resilienz ganz dringend. Genau, also ich bin auch davon überzeugt, dass Open Source in der öffentlichen Verwaltung auch dazu führt, dass zu diesem Klimathema beigetragen wird. Weil derzeit gibt es, weiß ich nicht, wie viele 100 Rechenzentren, kommunale und Bundes- und Landesrechenzentren. Und wenn man die schlau miteinander verschaltet, dann kann ich hier innerhalb Deutschlands eine gigantische Cloud aufbauen. Ich brauche nicht mehr so viel Rechenleistung an einer Stelle, die vielleicht teilweise leer läuft. Ja, wenn es in der dezentralen Struktur ist, hat es ja auch schon mal einen höheren Resilienzcharakter. Genau, also viele Open-Source-Anwendungen, gerade im Serverbereich, sind ja auf dezentrale Strukturen ausgelegt. Das gilt jetzt nur noch zu nutzen. Genau. Jetzt haben wir ganz, ganz wenig über Dofos an sich gesprochen, sondern hauptsächlich über Dortmund und Open Source Software. Gibt es zu Dofos noch was zu erzählen? Weil wenn ich mir hier so euren Blog so durchblättere, sind da schon die ein oder andere interessante Geschichte dabei. Ja, welche würdest du gerne herausgreifen? Ja, ich gleich eine, weil ich selbst Hobbygärtner bin, die Open Source Tomate. Ein großartiges Thema. Die habe ich selber auch schon angebaut. Seid ihr da irgendwie mit involviert? Ja, und die Open Source Tomate, die hat auch eine Geschichte. Und zwar, ich habe und andere auch, vielleicht kennst du das auch, ich war schon in Gesprächen und über Open Source Software. Und habe mir wirklich hoch engagiert den Mund fusselig gequatscht. Und am Ende hat mein Gesprächspartner gesagt, ja, wozu brauche ich das jetzt? Und ich war schon fast verzweifelt. Und irgendwann habe ich überlegt, das liegt ja vielleicht auch daran, dass das ganze Thema so furchtbar abstrakt ist. Und wir haben keine Sinne, Digitalisierung, die Software zu erfassen. Und das macht es vielleicht auch so schwierig in einem Gespräch. Dazu kommen natürlich, wenn man über Digitalisierung spricht, fühlen sich viele einfach an den Matheunterricht erinnert und dann läuft schon kalt den Rücken runter. Und dann macht man auch irgendwie zu. Und irgendwann bin ich auch darüber gestolpert, dass das Thema Open Source genauso eins ist beim Saatgut. Also die Prinzipien, die sind völlig übertragbar. Alles, was du von proprietärer Software kennst, gibt's auch bei Saatgut, das im Eigentum von wenigen multinationalen Konzernen ist, mit verheerenden Auswirkungen. Also wir haben seit 1900 über 75% unserer Kulturpflanzenvielfalt verloren. Und das hängt ganz wesentlich damit zusammen, dass das ein Monopolmarkt ist und die Konzerne in ihrem Portfolio nicht die biologische Vielfalt managen, sondern die managen so eine gewisse Vielfalt, die irgendwie gut geht und die ihnen zuträglich ist, aber nichts, was mit der tatsächlichen Biodiversität aus einer bäuerlichen Landwirtschaft irgendwie zu tun hätte. Also auch was verteilt ist, wo Bauern frei untereinander das Saatgut tauschen können und pflegen können. Und es gibt eine Initiative, Open Source Seeds, die hat sich der Open-Source-Software-Lizenz bedient und hat die portiert, hat die übertragen für Saatgut und hat dann selbst bestimmte Gemüsesorten gezüchtet, neu gezüchtet und hat die dann unter diese Lizenz gestellt. Und eine davon, ein Gemüse davon ist eine Tomate, eine kleine gelbe Cocktailtomate, die San Viva. Und die ist vor allen Dingen eins, nämlich richtig lecker. Und das ist natürlich schon mal dann überzeugend. Und wenn man die in die Hand von jemandem legt und sagt, Open Source bedeutet Folgendes und das Problem dahinter ist jenes, dann sagen die Leute, das ist ein Skandal, das muss aufhören. Und dann muss man nur noch den einen Satz anschließen, bei Open Source Software ist das genau dasselbe Thema. Und dann sagen die Leute, das ist auch ein Skandal und das muss sich auch ändern. Ja, genau so bin ich auch rangegangen. Bis vor zwei Saisons regelmäßig auch Tomaten selbst gezogen und mir auch Saatgut organisiert aus verschiedensten Quellen. Und ich muss sagen, in dieser Tomatenzüchterszene, nenne ich es jetzt einfach mal, ist das Thema nicht angekommen. Obwohl ich das mega cool finde und ich habe auch diese San Viva angebaut und die ist wirklich lecker. Die sagen einfach, ich kaufe mir eine leckere Tomate im Biomarkt oder im Supermarkt und wenn die mir schmeckt, dann opfere ich eine und trockne die Samen und baue sie mir dann an, sehe sie fürs nächste Jahr aus. Dass sie dann nicht so wird, wie ich die im Supermarkt gekauft habe, das realisieren die meisten dann nicht mehr. Die wundern sich dann nur, die schmeckt nicht so, aber hat trotzdem Ertrag. Also ich glaube, so richtig den Connect haben die Leute noch nicht so hingekriegt. Vielleicht muss man das noch ein bisschen bildhafter machen, obwohl ich dieses Projekt mega interessant und mega gut finde. Ja, also der Connect, also dieser Übertrag, ich erinnere mich selber bei mir, wie das war. Ich komme ja aus Dortmund, ich bin auch ein absolutes Stadtkind. Also ich hatte in meiner Schulbiografie nie Kontakt mit Erde. Also ich habe meine Hände nie in Erde gesteckt, da rumgewühlt. Ich habe mich auch nie so richtig gefragt als Schüler, wo kommt das irgendwie her? Also ich bin davon sehr entfremdet. So habe ich das dann im späteren Erwachsenenleben wahrgenommen. Da war ich schon sehr erstaunt. Und ich war auch total erstaunt, als mir irgendwann klar wurde, dass Gemüse heutzutage absichtlich so gezüchtet wird, dass es nicht mehr nachbaufähig ist. Also, dass man das Saatgut nicht davon benutzen kann. Also, auf so eine Idee wäre ich die meiste Zeit meines Lebens überhaupt nicht gekommen. Ich finde das auch völlig abwegig, aber so ist es. Und da müssen wir auch dringend dran an das Thema. Und so sind wir auf die Open-Source-Tomate gekommen, weil es für sich gesehen ein wichtiges Thema ist, aber weil es uns auch bei unserem Thema hilft, die Übertragungsleistung herzustellen. Wie gesagt, ich finde das großartig. Nehmt ihr das als Werbemittel auch, oder? Genau, wir nehmen das auch als Werbemittel. Also für den Begriff Open Source, um den anschaulich darzustellen. Und da hat das Umweltamt der Stadt Dortmund ein Gemeinschaftsprojekt dieses Jahr gemacht mit dem Verein Kommunen für biologische Vielfalt. Das ist ein bundesweiter Verein, in dem ungefähr 280 Kommunen Mitglied sind. Und über das Umweltamt der Stadt Dortmund wurden Starter-Sets von Open-Source-Tomaten für alle diese Mitgliedskommunen zur Verfügung gestellt und darüber hinaus noch für Bürgerinnen und Bürger. Und so hat sich dieser Gedanke jetzt erstmal ganz praktisch in die Fläche gebracht. Ja, sehr cool. Also Dofos kümmert sich nicht nur um Open-Source-Software, wahrscheinlich auch um Open-Source-Hardware, wenn wir gerade dabei sind beim Aufzählen, oder? Ja, nur ideell, weil praktisch haben wir da nichts, aber genau, auch das gleiche Thema. Ja, das ist, glaube ich, noch schwieriger als bei Software mit Open-Source-Hardware, weil letztendlich zusammenstecken geht schon irgendwie, aber dass dieser Stein, den ich da draufstecke, auch Open-Source ist, das wird schon schwieriger. Okay, also ganzheitlicher Open-Source-Ansatz bei Dofos. Haben wir noch was vergessen? Also wir sind seit so vielen Jahren aktiv, mit Sicherheit. Okay. Dann vielleicht nochmal, wo finde ich denn Dofos und wie finde ich das im Netz? Also das ist ganz einfach. Es ist do-fos.de und unser Name setzt sich eben zusammen aus der Stadt, aus der wir kommen, Do. Wir kürzen hier in Dortmund auch alles Mögliche mit Do ab, nicht nur die Kennzeichen. Insofern haben wir uns da direkt in das städtische Bild integriert und Voss eben. Auch Wegweiser sind mit Do abgekürzt, das habe ich schon gesehen. Genau auch das. Und im Englischen ist es passenderweise dann auch ein Imperativ. Also Do Voss macht mehr Voss. Und das fanden wir dann irgendwie gut. Genau, FOSS steht für Free Open Source Software und wird mit Doppel-S geschrieben. Also die Seite ist do-foss.de. Ist sehr empfehlenswert. Sind viele interessante Geschichten, Einträge drauf. Und einfach mal draufgehen und durchlesen. Christian, vielen Dank, dass du bei mir warst. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ich denke, machen wir gerne wieder. Genau, ich denke, wir sehen uns wieder. Spätestens wenn im Herbst, wenn ich die KGST mit an den Tisch kriege. Und ansonsten glaube ich, dass wir uns in dem einen oder anderen Projekt nochmal treffen. Ich würde mich freuen. Vielen Dank. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr dabei wart und hinterlasst uns einfach mal ein paar Kommentare. Besten Dank. Eine Produktion vom Podcast Funkhaus.